Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von mir. Wie ich bereits erwähnt habe, werde ich in meinen Podcasts die Themen Kriege, Konflikte und halt auch einzelne Kriege behandeln. Der heutige Podcast dreht sich um den Krieg in Syrien. Zuerst einmal einige Fakten. Der Krieg in Syrien ist etwa schon 7 Jahre am Andauern, also hat Ende 2010, Anfang 2011 begonnen. Ein Zweitel der Gesamtbevölkerung ursprünglich sind auf der Flucht und wiederum ein Zweitel dieses ein Zweitels, also ein Viertel, ist außerhalb des Landes. Und was auch noch wichtig ist, falls ihr selbst über den Krieg in Syrien recherchieren wollt, sucht genau nach, denn es gibt nicht die Wahrheit. In diesem Krieg, der nie ein Bürgerkrieg war, sind verschiedene Länder weltweit mit einbezogen und jedes Land hat halt eine andere Wahrheit sozusagen und möchte halt auch wirklich nur das preisgeben, was nicht unbedingt schlecht für das Land selbst ist. Nun zu einigen weiteren Informationen. Der Anfang des Krieges. Dieser Krieg hat eigentlich damit angefangen, dass die Bevölkerung gegen die Regierung protestiert hat, beziehungsweise gegen den Präsident Bashar al-Assad. Und von Beginn an sind ausländische Mächte dabei gewesen, hatten da mitgemischt und das Ganze dann halt noch komplizierter gemacht. 2010, 2011 gab es, wie schon gesagt, Proteste und Demonstrationen gegen die autoritäre Regierung, gegen Armut, gegen soziale Ungleichheit oder halt eben im Genauen gegen die Regierung. Und der Kern dieses ganzen Protestes war eigentlich eine konfessionelle Spaltung des Islams. Die Landbevölkerung zählte zu den Sunniten oder zählt immer noch zu den Sunniten und die Regierung selbst zählt zu den schiitischen Alawiten. Das sind wie zwei unterschiedliche Gruppierungen und wie man es aus der Religion kennt, können zwei unterschiedliche Gruppierungen, die auch zwei unterschiedliche Meinungen haben, nicht gut zusammenleben. So ist es auch in diesem Falle. Die Sunniten sind in der Unterzahl, beziehungsweise da die Regierung ja schiitisch Alawiten sind, hat es kaum bis gar keine Sunniten in der Regierung oder halt in höheren Posten. Die Sunniten wollen das aber ändern. Sie wollen durch Proteste mehr Repräsentation oder halt einfach mehr Macht im Land selbst haben. Das Ganze ist aber nicht so einfach, wie man es jetzt denken könnte. Es ist viel komplizierter, weil die Länder, die halt von Anfang an mitgemischt haben, sind halt auch entweder sunnitisch geprägt oder schiitisch. Zum Beispiel haben bei der Bevölkerung, also bei den Sunniten, Saudi-Arabien mitgeholfen und bei der Regierung haben zum Beispiel der Iran mitgeholfen. Die Regierung und der Iran sind dementsprechend schiitisch. Es gab von Anfang an von beiden Seiten Gewalttätigkeiten und so ist eigentlich der Krieg ausgebrochen. Und wie ihr ja jetzt mitbekommen habt, war es eigentlich nie wirklich ein Bürgerkrieg. Das wird uns ja oft gesagt, dass der Krieg in Syrien ein Bürgerkrieg ist. Aber da eben schon von Anfang an ausländische Mächte mit dabei waren, dabei mitgemischt haben, konnte man das auch nie einen Bürgerkrieg nennen. Aus den gesamten schiitischen und sunnitischen Unterteilungen entsteht im Verlauf dann auch noch der IS, das ist der Islamische Staat, der dann eben Terroranschläge und verschiedene Regionen terrorisiert hat. Die USA hat dann mit der Zeit auch eingegriffen. Sie hatte unter anderem ein wirtschaftliches Interesse, weil es in Syrien sehr gute Bodenschätze gab. Und sie wollten auch Israel schützen. Israel war direkt neben Syrien und da dann ja Iran eingegriffen hat, wollten sie, also Iran und Israel haben sich noch nie gut verstanden und Iran wollte dann die Überhand in Syrien gewinnen und weil Syrien ja neben Israel ist, hätten sie dann wie auch einen direkteren Weg, um Israel sozusagen zu erobern. Und das wollte USA nicht. Sie wollten dagegen ankommen und haben sich deshalb auch mit eingemischt. Dann gibt es aber auch noch eine andere Seite. Und zwar Putin, das ist der Präsident von Russland, der hat, oder macht es immer noch, unterstützt Al-Assad, also den Präsident von Syrien, der eben schiitisch ist. Weshalb er das tut? Ganz einfach. Sie sind gute Freunde und er möchte mehr Kontrolle haben. Zum Beispiel möchte er auch die USA wegdrängen, weil die Putin wie zu nahe kommt. Die Rebellen werden wiederum von USA, von Israel, Saudi-Arabien und den Anti-IS-Koalitionen unterstützt. Die Anti-IS-Koalition haben sich eben gebildet, als der Islamische Staat entstand. Zu den Anti-IS-Koalitionen gehört unter anderem auch Deutschland. Also, ja. In Syrien spielt auch ein Stellvertreterkrieg eine große Rolle. Ein Stellvertreterkrieg, das ist eigentlich ganz einfach erklärt, was das ist. Anstatt, dass man sich weltweit bekriegt, nimmt man sich einfach ein Land, eben zum Beispiel Syrien, das ist ja ohnehin schon eine sehr heikle Sache und ja, da könnte man halt Chancen haben, einen Krieg für sich selbst zu entscheiden und dann schickt man die Einsatztruppen eben in dieses Land nach Syrien und bekämpft da die Gegner, die Feinde. Und so haben dann halt auch immer mehr Länder in Syrien eingegriffen, um eben bei diesem Stellvertreterkrieg sich zu vertreten können. Und ja, also im Allgemeinen war es schon, ist es schon wie ein kleiner Weltkrieg. Jetzt halt nicht so präsent wie der Erste und der Zweite Weltkrieg, aber man könnte es fast schon damit vergleichen. Nun kommen wir aber zum wichtigsten Fakt. Das Sterben geht 2018 immer noch weiter. Viele der Bürger, besonders der Bürger, sterben besonders an Hunger oder halt an Verletzungen, da wirklich extreme Waffen eingesetzt werden, die eigentlich einfach Tötungsmaschinen sind und es wird auch ganz groß auf die Bürger geachtet. Zum Beispiel benutzt auch der IS die Bürger als Schutzschild, als lebendige Schutzschilde. So kennt man zum Beispiel auch die großen Anschläge, nicht nur vom IS, die dann an irgendwelchen Kongressen, Feiern oder so, wo halt viele Menschen sind, ausgeübt wurden und so dann halt auch viele Menschen gestorben sind. Oder man versteckt sich halt in einer Menschenmenge, in einer Menschengruppe, in irgend so etwas, um nicht erkannt zu werden und kann dadurch erstens mal auch weitere Anhänger finden, beziehungsweise Leute dazu überreden. Es werden ja auch schon kleine Kinder einfach dazu überredet oder gesagt, hey, wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht dem und dem anschließt, dann bist du kein Mann. Und so gehen auch schon die kleinsten Kinder in den Krieg, werden zu Mördern ausgebildet sozusagen. Und noch ein kleiner Fakt, der eigentlich extrem groß ist. Seit 2011, also seit dieser Bürgerkrieg bzw. fast schon Weltkrieg oder Stellvertreterkrieg ausgebrochen ist, sind rund 500.000 Tote entstanden. Das ist eine halbe Million. Und das sind meiner Meinung nach einfach zu viele Tote. Und es darf auch nicht so weitergehen. Man sollte etwas dagegen machen, diesen Menschen helfen, der Bevölkerung besonders, und diesen Stellvertreterkrieg beenden. Aber bis dieser Stellvertreterkrieg beendet wird, kann es noch lange dauern. Und man hat gesehen, in den letzten 7 Jahren, der Krieg ging 7 Jahre an und wird wahrscheinlich auch noch mal einige Jahre angehen. Das ist ein Fakt, ein trauriger Fakt, und dagegen kann man auch kaum groß etwas machen. Ja, das war jetzt mein Podcast zum Krieg in Syrien. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen, euch einige Fragen beantworten und euch das Ganze etwas näher bringen. Wie gesagt, wenn ihr euch selbst über den Krieg in Syrien informieren wollt, dann informiert euch von mehreren Seiten, schaut euch mehrere Texte dazu an und glaubt nicht einfach dem Erstbesten, das ihr gesehen habt, weil das halt auch einfach Eigenmeinung ist und halt vom Land wie vorgeschrieben wird. Also schaut euch auch Texte in anderen Sprachen an, von anderen Ländern, sodass ihr mehr ein Bild dafür bekommt. Es ist wirklich extrem kompliziert, das ganze Thema, und ich hoffe, ihr werdet da irgendwelche guten, interessante Texte dazu finden, die euch auch weiterhelfen können.